Der Nationalsozialismus hat ein geschlossenes Ganzes, eine wirkliche Volksgemeinschaft geschaffen. Alle Versuche, die einst sprichwörtliche Uneinigkeit der Deutschen zur Verfolgung fremder Interessen zu benutzen, la querelle allemande zu entfachen, sind ein von vornherein hoffnungsloses Beginnen. Fremde Staaten, die bis zur Machtergreifung und noch einige Zeit nach der Machtergreifung immer noch in einem Teilland des Deutschen Reiches eine Sondergesandtschaft unterhielten, haben diese inzwischen als zwecklos zurückziehen müssen. Früher verteilten sich die Stimmen des Volkes schließlich auf 36 Parteien und Parteichen, die alle einen von kleinlichsten und egoistischsten Gesichtspunkten getragenen Kampf gegeneinander führten, die nicht die großen gemeinsamen Interessen eines um sein Lebensrecht ringenden Volkes aufzeigten. Heute stimmt das Volk in nie geahnter Geschlossenheit für einen Führer und für eine Partei. Heute, nach dem Fortfall der Parteien des Egoismus, zeigen Führer und Partei, im Übrigen mit den früheren Parteien nur noch den Namen gemein hat, mehr denn je dem Volke die großen Lebensfragen der Nation, um die zu kämpfen und für die Opfer zu bringen, es sich lohnt. Der deutsche Idealismus ist für Deutschland mobilisiert worden. Den Gegnern sind die Angriffspunkte für ihre zersetzende Tätigkeit genommen. Nur ein letzter Angriffspunkt ist noch nicht ganz ausgeschaltet. Dies sind die konfessionellen Gegensätze. Demgemäß haben sich auch alle Gegner in der Austragung des künstlich hervorgerufenen Kirchenstreites zusammengefunden. Wir haben festgestellt, dass gerade atheistische Kommunisten, gottesleugnerische Marxisten, die früher aus der Kirche ausgetreten waren, sich nunmehr in irgendeiner konfessionellen Organisation kämpferisch betätigen und den Kirchenstreit zu schüren, sich bemühen. Sie haben nur ein Interesse. Wenn schon sonst alle Gegensätze geschwunden sind, wenigstens die Gegensätze der Konfessionen zu verschärfen und einen Gegensatz zwischen dem Staat und den verschiedenen Kirchen zu schaffen. Der Nationalsozialismus will, wie einst unter Friedrich dem Großen, dass jeder nach seiner Fasson selig werde. Der nationalsozialistische Staat gibt den Kirchen, was der Kirchen ist. Die Kirchen haben, dem Staat zu geben, was des Staates ist. Darüber hinaus steht der nationalsozialistische Staat den inneren Zänkereien der Bekenntnisse uninteressiert gegenüber. Von diesem Grundsatz können auch noch so viele im Ausland tendenziös verbreitete falsche Nachrichten über den Kirchenstreit in Deutschland nicht abbringen. Nachrichten, die nur den einen Zweck verfolgen, gegen den Nationalsozialismus im Ausland zu wirken, nachdem so viele andere Lügen ihre Wirkung verloren haben. Die Wirkung verloren haben, weil die Tatsachen gegen sie sprachen. Denn die Behauptung, dass der nationalsozialistische Staat am Zusammenbrechen sei, lässt sich mit dem besten Willen nicht mehr aufrechterhalten. Im Gegenteil, mit jedem Jahre sterben alte, die von überholten Überlieferungen nicht mehr lassen konnten, fort und Jugend rückt nach, die durch und durch mit nationalsozialistischem Geiste erfüllt ist.